7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Das MMA Radio. Mein Name ist Ricky. Eine neue Woche, jede Menge neuer News warten auf euch und natürlich gucke ich so ein bisschen auf die Fight Night aus Glasgow vom Samstag. Über UFC und Fox spreche ich natürlich am Freitag wieder und es gibt heute sogar ein paar Fragen. Also auch darauf könnt ihr euch freuen. Wie immer zu Beginn @mmaradio.de, also der Hinweis an euch, folgt @mmaradio.de auf Twitter. Oder sucht bei Facebook nach MMA Radio, klickt auf Gefällt mir. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, bei iTunes Bewertungen abzugeben. Auch das würde mich freuen, wenn ihr die ein oder andere 5-Sterne-Bewertung da lasst. Ich habe noch eine Bitte, und zwar, wenn ihr MMA Radio sowieso auf Twitter folgt oder bei Facebook geliked habt und seht, da poppt eine neue Folge auf und ihr sagt, hey, gefällt mir eigentlich, was MMA Radio da so zweimal in der Woche von sich gibt, dann klickt doch einfach auf Teilen oder auf Retweeten oder so. Denn ja, es würde mir gut tun, wenn bei den Followern auf Twitter und natürlich auch bei den Likes bei Facebook sich noch was tun würde. Die sind nämlich gar nicht so reichhaltig, wie ich mir das erwünscht habe. Aber das macht nichts. Also deswegen werde ich nicht aufhören. Aber es kann nicht schaden, wenn ihr der Welt erklärt, was es da draußen so für tolle UFC-Podcasts gibt. Natürlich gehe ich mal davon aus, ihr hört euch das gerne an. Wenn nicht, dann braucht das auch nicht retweeten. So einfach ist es. So, jetzt zu den News. Wie gesagt, ein paar habe ich dabei. Und Jose Aldo hat es erneut in eine News-Ausgabe geschafft. Das schafft er ja eigentlich wirklich wöchentlich und immer häufiger auch mit sehr interessanten Aussagen, möchte ich mal sagen. Diesmal pfeift Jose Aldo auf das Infusionsverbot. Er hat in einem Media Scrum erzählt, dass die USADA, das ist die Organisation, die in Zukunft für die UFC die ganzen Dopingtests durchführen wird, die USADA hat alle Kämpfer darüber informiert, dass ganz normales Trinken die beste Methode sei, um wieder zu rehydrieren. Also es geht hier natürlich wieder um die Weigh-ins. Ab Oktober sind ja Infusionen verboten. Und natürlich haben viele Kämpfer aufgeschrieben und haben gesagt, hey, Moment mal, wenn ich hier einen Red Cut machen muss und kann mir danach keine Infusion in den Arm stecken, dann habe ich ein gehöriges Problem. Und wie gesagt, die USADA ist der Meinung, nö, also da reicht's, wenn ihr mal einen Schluck Cola nehmt, dann seid ihr wieder fit. Und Aldo meinte halt auch, sowas habe ich noch nie gehört, wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus geht, weil man krank ist oder weil man sich krank fühlt, wird einem sofort der Tropf angeschlossen und das ist halt immer die beste Methode, um Flüssigkeit in den Kreislauf, in den menschlichen Kreislauf zu bringen. Und die Aussage der USADA macht aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Übrigens nicht nur aus Aldos Sicht, das hört man wirklich überall, von jedem Gym, von jedem Kämpfer. Diese Infusionen sind wichtig. Und nochmal, der UFC geht es ja nicht darum, Infusionen zu verbieten, sondern es gab halt so ein paar, Betrüger. Eigentlich könnte man so sagen, wie es ist, die sich vorher irgendwas reingepfiffen haben und aufgrund dieser Infusionen wurde das dann irgendwie rausgewaschen aus dem Blut und aus den Urinproben und konnte später nicht nachgewiesen werden. Und das ist der Grund, warum man jetzt sagt, okay, da mit den Infusionen so ein bisschen Schmu betrieben wird, verbieten wir die. Also das ist wie immer, wie früher bei der Klassenfahrt, wenn einer Scheiße baut, müssen alle anderen den Kopf hinhalten. Müssen wir mal gucken, ob sich da nochmal was ändert. Also man hat ja jetzt schon dieses Infusionsverbot von Juli auf Oktober zurückgesetzt. Vielleicht machen sie ja doch nochmal was. Jose Aldo ist das auf jeden Fall alles völlig wurscht, denn er will sich eh nicht an das Verbot halten. Er fordert mehr oder weniger die USADA und die Athletic Commissions heraus, ihm nachzuweisen, dass er Infusionen zu sich genommen hat. Ja, Aldo meint, er glaubt nicht, wenn er Infusionen nach den Rayen zu sich nimmt oder an sich anschließt, dass man ihn deswegen aus dem Kampf nehmen würde, weil er ist in der Regel der Main Event und 20 Stunden vor so einem Kampf wird man ihn nicht mehr von der Card streichen, weil er aus seiner Sicht natürlich viel zu wichtig ist. Deswegen ist ihm das Verbot völlig egal. Er geht dann einfach in ein Hotelzimmer von einem Kumpel und haut sich da die IVs ran. Und man müsste ihn dann schon 24 Stunden überwachen, wenn man ihn davon abhalten wolle, Infusionen nach den Weigh-In zu sich zu nehmen. Also ja. Er hat dann auch noch so gesagt, Mensch, das sind echt die dümmsten Idioten, die rumlaufen, wenn die glauben, sie könnten das irgendwie verhindern. Man kann es eh nicht nachweisen. Und das stimmt so nicht. Also man kann diese Infusionen nachweisen. Da gibt's dann irgendwelche Plastikpartikel, die man im Urin nachweisen kann. Und dann weiß man, okay, der hat sich eine Infusion reingedonnert und man kann das nachweisen. Es ist natürlich die Frage, ob die UFC dann wirklich so strikt handelt und sagt, okay, alles klar, wir streichen Jose Aldo von der Card, die in, wie gesagt, 20 Stunden stattfinden sollte. Und wir verlieren dann Conor McGregor gegen Jose Aldo. Da mache ich auch ein Fragezeichen dahinter. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man im Nachhinein tätig wird. Aber Jose Aldo fordert hier mehr oder weniger die neuen Richtlinien heraus. Und Aldo hat sowieso eine große Klappe in letzter Zeit. Das muss man definitiv sagen. Und das geht natürlich lange gut. Und zwar so lange, solange er gewinnt. Sobald er jetzt zum Beispiel gegen Conor McGregor verlieren würde, glaube ich, dass er dann ein Problem hätte, solche Aussagen zu treffen, weil dann würde die UFC auch mal sagen, du hältst jetzt mal die Fresse, ansonsten kannst du gehen. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ich würde das nicht mal ausschließen wollen, dass Jose Aldo so ein bisschen schon mit seinem Abgang liebäugelt und genau deshalb solche Aussagen trifft. GSP wurde auch immer aufmüpfiger, als es zum Ende seiner Karriere hinging. Also ich weiß schon, er ist noch nicht gänzlich zurückgetreten, aber dann sagt man mal, bis es zu seiner Pause hinging, da wurde er immer aufmüpfiger, hat immer häufiger davon gesprochen, was mit Doping alles schiefläuft in der UFC. Und Aldo geht ja in eine ähnliche Richtung. Das ist der Einzige, der sich über diesen Reebok-Deal negativ äußert. Jetzt auch mit den Infusionen macht er den Mund auf und findet auch Gehör. Und vielleicht ist das schon so langsam, aber sicher seine Art auf Wiedersehen zu sagen, denn die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass Jose Aldo nicht mehr allzu lange kämpfen will. Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt, sobald es dann natürlich Neuigkeiten gibt. Gibt's die hier bei MMA Radio. Wir bleiben beim Thema Doping. Donald Cerrone hat auf Twitter Rafael Dos Anjos mehr oder weniger Dopingmissbrauch unterstellt. Ihr wisst es, Donald Cerrone wird gegen Ende des Jahres seine Lightweight-Titelchance gegen Rafael Dos Anjos bekommen und auf Twitter fragte ein User, gibt es Neuigkeiten, wann du Dos Anjos besiegt? Also hat Donald Cerrone einen Tweet geschickt und Cerrone meinte, wann immer er aus dem Zyklus draußen ist und den Blutdopingtest besteht. Das ist natürlich dann schon nicht mehr zweideutig, würde ich mal behaupten. Außerdem hat Donald Cerrone noch so ein Bild gepostet, da sieht man Rafael Dos Anjos einmal, wie er aussah vor 10 Jahren und einmal, wie er jetzt aussieht. Und Cerrone meinte, Mensch, sieht irgendwie schon lustig aus. Und ja, es gibt diese Vergleiche häufiger. Dos Anjos hat sich auch schon zu Wort gemeldet und meinte, ja, super, das ist jetzt alles, was ihm noch übrig bleibt, dass er mir Doping unterstellt. Und er erklärt die Bilder, das eine wurde aufgenommen vor 10 Jahren, das andere Bild wurde direkt nach den Weigh-ins aufgenommen, wo du sag ich mal, sehr wenig Körperfett natürlich nur noch hast, ziemlich geschreddet bist, wie die Amerikaner sagen würden, und einfach top durchtrainiert bist. Und Dos Anjos sagt auch, ich habe halt 10 Jahre lang an mir gearbeitet. Ich wollte unbedingt besser werden und ich habe mich verbessert. Und das drückt sich halt auch in meiner Physis aus. Und das sollte eigentlich nicht weiter verwunderlich sein, dass ich nicht mehr so aussehe wie vor 10 Jahren. Es wäre auch ein Witz, wenn ich als Profi mich nicht verbessern würde. Mir persönlich bleibt natürlich jetzt hier auch nichts anderes übrig, als dem guten Rafael Dos Anjos zu glauben. Ich weiß, dass diese Gerüchte sich auch hier hartnäckig halten, dass Dos Anjos seinen Leistungsschub vielleicht nicht mit ganz so legalen Mitteln erreicht hat. Denn es ist auffällig, wenn man sich Dos Anjos anguckt vor 3-4 Jahren und jetzt, dann merkt man schon eine Veränderung. Aber ja, wie er es halt sagt, es ist ja gut möglich, dass er sich wirklich verbessert hat. Also man sagt ja bei jungen Kämpfern immer, ja, die entwickeln sich so rasant, nach einem halben Jahr sind die im Endeffekt schon 3-mal so gut wie davor. Und warum ist es nicht möglich, dass auch ein Rafael Dos Anjos nochmal einen großen Sprung macht, leistungstechnisch? Ja? Und vielleicht ist auch so ein Stil, wie Dos Anjos den an den Tag legt, das Kryptonit für Leute wie Benson Henderson oder Anthony Pettis, das muss man natürlich auch einfach dann akzeptieren, auch wenn der Style nicht ganz so flashy ist und wenn es merkwürdig rüberkommt. Ja, ich kann natürlich das verstehen, dass viele Leute das so ein bisschen hinterfragen, aber es sieht so aus, den Test hat er bestanden, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Also Dos Anjos wurde ja nach seinem Kampf gegen Pettis ganz normal getestet und da war alles clean. Also von daher, diese Tests müssen wir vertrauen und ja, müssen wir dann so stehen lassen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, UFC 189 kurz vor den Weigh-ins, Uriah Faber und Conor McGregor geraten beim Toilettengang aneinander. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch daran erinnern und ich kann euch verraten, dass ein ähnlicher Vorfall jetzt bei den Ultimate Fighter Tapings passiert ist und das hat Uriah Faber erzählt. Er hat gesagt, das ist irgendwie so gewesen wie beim letzten Mal, wir haben so ein bisschen rumgespielt und auf einmal wurde aus Spiel ernst und McGregor war richtig beleidigt und angepisst und Faber meinte so, sobald Conor McGregor meint, dass merkt, dass er so ein bisschen den Kürzeren zieht und nicht mehr die Oberhand hat, dann spackt er halt voll rum und ist beleidigt und ja, schießt dann übers Ziel hinaus, also nimmt das Ganze dann zu ernst und Faber sagt jedenfalls, dass er das ganz cool nimmt und dass McGregor ihn irgendwie dann überhaupt nicht, ja, wie soll man sagen, aus der Reserve locken kann. Er sieht das mit einem Lächeln und ja, aber dieser Vorfall ist erneut vorgefallen, schön. Zweimal dasselbe Wort verwendet, ist aber leider Gottes nicht von Kameras erfasst worden. Also das ist so ein bisschen doof, weil ich hätte es mir natürlich schon gern angeguckt, aber ich bin mir sicher, wenn jetzt wieder Kamerabilder von so einem Vorfall aufgetaucht werden, dann wäre das Geschrei noch größer, dass es alles fingiert ist. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir diesmal keine Bilder haben und hier vertraue ich Uriah Faber. Wenn der mir sowas erzählt, dann stimmt das auch. Matt Brown hat sich zu Wort gemeldet, da geht es natürlich darum, wie geht's für ihn weiter und die Welterweight Division ist ja momentan wirklich in heller Aufruhr nach diesen spektakulären Kämpfen, die wir zuletzt gesehen haben und Matt Brown ist offen für einen Carlos Condit Kampf, er meint, das wäre der ideale Kampf für ihn und er glaubt auch, dass Carlos Condit diesen Kampf haben möchte und ja, Brown meint halt auch, dass Dan Hendricks vielleicht gegen Tyron Woodley antreten könnte und der Kämpfer mit der besten Performance bekommt dann den Titelkampf gegen Robbie Lawler. Das ist ja auch mein Reden, ich würde das genauso machen. Die Idee finde ich gut und ich finde es gut, dass Matt Brown das auch so offen sagt, hey, ich würde gern gegen Carlos Condit kämpfen. Das ist kein leichter Kampf, das ist wirklich ein extrem harter Gegner für Matt Brown. Und er weiß natürlich auch, wenn er so jemanden wie Carlos Condit besiegt, ist er sofort wieder oben mit dabei und kann definitiv sich Hoffnungen machen, eine Titelchance zu bekommen. Von daher verstehe ich, warum Matt Brown hier so ja in die Öffentlichkeit drängt und Carlos Condit fast schon herausfordert. Dann wurde während der Veranstaltung in Glasgow die Card beziehungsweise der Main Event für UFC 192 bekannt gegeben. Da wussten wir ja bislang nicht, wer da der Headliner sein wird. Und nachdem wir am Mittwoch erfahren durften, dass bei UFC 191 Demetrius Johnson seinen Flyweight-Titel gegen John Dodson verteidigen muss, wissen wir jetzt, dass bei UFC 192 Daniel Cormier auf Alexander Gustafsson treffen wird. Es ist die Houston-Card, da wollte Daniel Cormier drauf auf diese Card und er hat es geschafft. Der Co-Main-Event ist momentan noch Rashad Evans gegen Ryan Bader. Man hört so, dass man auch unbedingt noch Cain Velasquez mit auf diese Card bringen möchte, aber dazu wurde noch nichts gesagt. Macht natürlich Sinn, hier den Light-Heavyweight-Titelkampf auszutragen auf dieser Card und gleichzeitig mehr oder weniger den Number-One-Contender-Kampf auch auf dieser Card zu haben. Denn ich gehe davon aus, sollte Ryan Bader Rashad Evans besiegen können und John Jones nicht so schnell zurückkehren können, dann würde, glaube ich, Ryan Bader auf den Sieger DC gegen Alexander Gustafsson treffen. Von daher macht das viel Sinn, diese beiden Kämpfe auf einer Card zu vereinigen. Dann gibt es Neuigkeiten bezüglich Nick Diaz, der muss für einen Tag ins Gefängnis. Das ist eine relativ spektakuläre Story, die aber eigentlich schon 100-mal erzählt wurde. Es geht um DUI-Fälle aus dem November 2013 und September 2014. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das wieder war. Ich habe es mir nicht notiert, also muss ich es aus dem Kopf machen. Es war so, dass Nick Diaz im November 2013 erwischt wurde, wie er betrunken Auto gefahren ist. Und Das muss ich kurz wirklich überlegen, dass ich es nicht durcheinander bringe mit dem September-Vorfall. Nein, also, jetzt weiß ich es wieder, genau. Diaz, jetzt sowas. Diaz wurde erwischt im November 2013 mit Alkohol, hat einen Gerichtstermin bekommen, so war's, und ist bei diesem Gerichtstermin nicht erschienen. So. Und da gab es halt ein Riesentheater, pipapo, und im August 2014 wollte man das dann wieder verhandeln und er ist erneut nicht erschienen und das war auch relativ häufig in der Presse, dass Nick Diaz sich halt nicht an diese Gerichtstermine hält und dass das Probleme für ihn bedeuten könnte. Viel schlimmer wurde es dann im September 2014, da wurde Nick Diaz nämlich erneut angehalten von der Polizei und erneut fuhr er unter Alkoholeinfluss Auto. Und diesmal wehrte er sich allerdings, weil die Polizei wollte ihn festnehmen. Die haben natürlich wahrscheinlich auch in ihrem Computer da irgendwie gesehen, hier der Diaz, der nimmt seine Gerichtstermine nicht wahr. Und vielleicht war er auch zur Fahndung ausgeschrieben, das weiß ich aber nicht. Das ist jetzt meine Spekulation, davon habe ich auch nichts gelesen. Auf jeden Fall hat er sich gegen die Festnahme gewehrt und man wollte dann einen Alkoholtest machen. Und Nick Diaz hat sich auch gegen diesen Alkoholtest gewehrt und hat sich versucht, die ganze Zeit zu übergeben, um diesen Alkoholtest zu verhindern. Dann wurde er festgenommen, musste einen Tag ins Gefängnis und später wurde er natürlich wieder entlassen gegen eine Zahlung einer Kaution. Und jetzt musste er wieder vor Gericht erscheinen und es wurde festgelegt, dass er natürlich einen Haufen Kohle zahlen muss und 2 Tage in den Knast muss. Einen davon hat er schon abgesessen. Das rechnet oder das Gericht rechnet ihm diesen einen Gefängnisaufenthalt aus dem September 2014 mit an. Also dann bleibt noch ein Tag übrig und Diaz muss am 23.07. vor Gericht erscheinen zur Urteilsverkündigung und anschließend geht er für einen Tag in den Knast. Es ist noch spannend, ob er dann auch erscheint. Also, Nick Diaz ist ja immer für eine Überraschung gut. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese News überhaupt mit reinnehmen soll, weil, ich weiß auch nicht. Na gut, ich habe es ja jetzt drinnen gehabt, dann ist auch gut. Dann gibt's mal wieder einen Dopingfall und zwar wurde Augusto Montano positiv auf Testosteron getestet. Der hat bei der UFC 188 Card gegen Cafel Pendred verloren. Das war ein ganz, ganz schlimmer Kampf und ähnlich wie wie hieß er jetzt hier nochmal? Komme ich nicht auf den Namen. Gilbert Melendez war es jetzt nicht unbedingt so, dass Montano von seinem Testosteronmissbrauch profitieren konnte. Ganz im Gegenteil, er hat eine ganz schlechte Performance abgeliefert und auch er wird für ein Jahr suspendiert und ja, weitere Konsequenzen hat das erstmal nicht für ihn. Auch hier fand der Dopingmissbrauch noch vor den neuen Richtlinien statt, deswegen nur ein Jahr und nicht, wie wenn du jetzt erwischt werden würdest, 2 Jahre. Ja, aber Montano, muss ich ganz ehrlich sagen, der stand eh nur auf diese Mexiko-Cards und so schlimm ist es jetzt nicht, dass der mir jetzt fehlt. Viel schlimmer ist es, dass er negativ aufgefallen ist, was Dopingmissbrauch angeht. So, dann sind wir schon bei den Hörerfragen. Heute geht's ein bisschen zackiger und ich bin froh, dass es Hörerfragen gab und ihr könnt mir die schicken an, also entweder per Mail an mmaradio@nonpg.de oder ihr schickt sie mir via Twitter @mmaradio.de oder ihr könnt sie natürlich auch bei Facebook mir in die Kommentare schreiben, auf mmaradio.de könnt ihr sie hinterlassen, YouTube, Cyborg, ihr kennt das. So, jetzt zu den Fragen. Und zwar hat mich mein guter Freund Chris gefragt, was war eigentlich die Maincard bei UFC 100? Es ging natürlich darum, dass ich in irgendeiner Ausgabe letzte Woche mal erzählt habe, dass die Maincard von UFC 100 schon so richtig gut war und dass man die jetzt toppen will mit UFC 200 und natürlich auch noch mehr Kohle machen will. Und Chris fragte zu Recht, was war eigentlich da die Maincard? Ich kann euch natürlich sagen, was die Maincard war. Oder ich sag euch erstmal, was die Maincard war und dann sage ich, was ich eigentlich sagen will. Also so die wichtigsten Kämpfe waren Lesnar gegen Mir, GSP gegen Thiago Alves, Dan Henderson gegen Michael Bisping, Mark Coleman gegen Stephen Bonner, Akiyama gegen Belcher, Fitch gegen Paulo Thiago. Und es gab noch viele, viele andere großartige Kämpfe. Der Punkt ist aber hier nicht so sehr, wer auf dieser Card stand, sondern das eigentliche Highlight dieser Card war für mich damals, oder im Nachhinein muss ich das so sagen, dass das alles Kämpfe waren, auf die alle gewartet haben, die alle unbedingt sehen wollten. Und darum geht's eigentlich. Also der Name an sich ist jetzt noch gar nicht so wichtig, sondern zu diesem Zeitpunkt war das die geilste Card, die du deinen UFC-Fans bieten konntest. Und das wird das Ziel für die UFC sein, dass man das im Juli 2016 wieder schafft, dass man erneut eine unglaublich gute Karte hat mit lauter Kämpfen, die wirklich jedem UFC-Fan mit der Zunge schnalzen lassen. Das ist das Ziel. Nicht so sehr der Name steht da im Vordergrund, das bringt natürlich auch was, wenn du große Namen mit auf der Karte hast, aber Lesnar, Mir, GSP, Dan Henderson, das waren alles sehr, sehr große Namen zu dieser Zeit. Also das werden sie auch diesmal so machen. Aber das Wichtige ist halt auch, dass die Kämpfe, die weiter unten stehen, trotzdem Kämpfe sind, auf die man sich als UFC-Fan freut, wenn man, weiß ich nicht, schon lange drauf wartet oder einfach sagt, ja, das ist wirklich das Beste, was du zum Beispiel in der Lightweight Division jetzt bringen kannst, abgesehen von dem Titelkampf oder so, ja. Das ist das Besondere gewesen an dieser UFC 100K, dass wirklich vom ersten bis zum letzten Kampf alle Kämpfe großartig waren und man hat sich einfach tierisch darauf gefreut. So, dann hat der Chris noch was gefragt. Warum eigentlich immer Las Vegas? Um was geht's da? In der letzten Ausgabe habe ich erzählt, dass die UFC daran arbeitet, das AT&T Stadium in Texas zu buchen für einen möglichen Titelvereinigungskampf zwischen Conor McGregor und Jose Aldo. Das Ganze soll im Dezember stattfinden, am 5. Dezember. Ich kann da gleich mal ein kleines Update geben. Es sieht jetzt wohl nicht mehr ganz so gut aus. Ja, also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Alles, was ich jetzt noch sagen würde, wäre erfunden, da bin ich ehrlich. Deswegen, es sieht wohl jetzt nicht mehr ganz so gut aus, das ist der Stand. Aber zur Frage vom Chris, er wollte wissen, Moment, das habe ich ja schon gesagt. Ich meinte ja dann in der letzten Ausgabe, dass die UFC natürlich so eine große Card wie McGregor gegen Aldo entweder in Las Vegas stattfinden lassen möchte oder eben halt im AT&T Stadium, weil das halt so abgefahren ist und so riesig wäre, das würde halt, ja, alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Und Chris fragte, wie gesagt, warum muss es immer Las Vegas sein? Warum gehen sie nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, nach wo war die WWE jetzt am Wochenende in St. Louis? Warum gehen sie nicht nach St. Louis in irgendeine Halle? Was ist das Wichtige an Las Vegas? Und zuerst habe ich mir so gedacht, was ist denn das für eine dumme Frage? Aber später habe ich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, nee, kann man eigentlich mal beantworten, diese Frage. Natürlich ist es zum einen Prestige, ganz klar. Alle großen Kämpfe finden in Vegas statt, nicht nur die großen Kämpfe der UFC, sondern auch die großen Boxkämpfe. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass man in Las Vegas Asche macht ohne Ende. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Hallen. Kleines Beispiel, UFC 189, 16.000 Leute waren in der MGM Grand Arena. Das Geld, also die Einnahmen an der Kasse, waren 7,1 Millionen Dollar. Das macht circa 443 Dollar pro Ticket im Schnitt, klar. Wenn man jetzt die letzte McGregor Fight Night sich anguckt, das war die gegen Dennis Siver im TD Garden in Boston, auch hier eine Karte, die auf jeden Fall heiß erwartet wurde. Das Ding war ausverkauft mit 13.828 Zuschauern und McGregor war auch da schon ein großer Star, aber hier das Geld 1,34 Millionen. Das macht dann circa 97 Dollar pro Ticket. Ihr merkt, es ist wirklich extrem viel weniger, was man da im Durchschnitt pro Ticket verdient, als wie wenn man das Ganze in Las Vegas stattfinden lassen möchte. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht und habe mal einfach so die letzten Pay-Per-Views mir durchgeguckt. Und da stellt man fest, Anthony Johnson gegen Daniel Cormier fand in Vegas statt. 12.615 Zuschauer, 5,2 Millionen Einnahmen, macht 412 Dollar pro Ticket. UFC 186, Demetrius Johnson gegen Horiguchi, fand in Montreal statt. Nur 2.000 Leute waren weniger in Montreal als kurz danach in Las Vegas. Dennoch Gate 668.000 Dollar. Das macht 66 Dollar pro Ticket im Schnitt. Also ihr merkt das, 66 Dollar zu 412 Dollar. Das sind natürlich Unterschiede. Da würde ich jetzt als UFC-Verantwortlicher auch nicht lange überlegen, wo ich meinen großen Kampf McGregor gegen Aldo stattfinden lassen möchte. Ich kann das jetzt auch noch weitermachen. Also Hendricks gegen Lawler fand in Dallas statt. 17.160 Zuschauer. Noch mehr als jetzt bei UFC 189. Dennoch nur 2,15 Millionen Einnahmen an der Kasse. Macht 125 Dollar pro Ticket. Los Angeles. Rousey gegen Cingano. 17.600 Zuschauer, 2,6 Millionen Einnahmen an der Kasse, 152 Dollar pro Ticket im Schnitt. Also ihr merkt, Vegas ist wirklich fast viermal so ertragreich wie alle anderen großen Hallen in den USA und deshalb möchte man das Ganze natürlich wieder in Las Vegas stattfinden, um jetzt so einen neuen Gate-Rekord zu knacken, ja. würde sich das AT&T Stadium natürlich anbieten, denn du müsstest nur einen Durchschnittspreis von $72 haben und hättest dann 7,2 Millionen Einnahmen und hättest einen neuen Rekord für die UFC. Und ich glaube nicht, dass der Durchschnittspreis für das AT&T Stadium $72 wäre. Deshalb kann man sagen, okay, wir gehen ins AT&T Stadium, hauen da auch ein Riesengeld raus und gleichzeitig noch einen Zuschauerrekord und das ist dann eine Win-Win-Situation für uns. Aber prinzipiell machst du die meiste Kohle einfach in Vegas. Also Prestige und Kohle, das sind die Gründe, warum man seitens der UFC die großen Events immer in Las Vegas stattfinden lassen will. Superkartoffel hat mir eine Frage auf YouTube geschickt. Wo kann man sich eigentlich die UFC angucken? Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich wirklich berechtigt, die Frage. Denn ich gehe immer davon aus, dass jeder, der sich diesen Podcast anhört, auch weiß, wo man sich die UFC angucken kann. Aber vielleicht hören einfach zufällig Leute hier mal zu, die via Non-PG auf diesen kleinen Podcast aufmerksam wurden. Und denen möchte ich natürlich sagen, wo ihr euch die UFC angucken könnt. Bei Pirate Bay. Nein, Quatsch. Auf UFC.tv. Und es gibt diverse Apps, findet ihr alle in eurem App Store, ob jetzt Android oder iTunes, ist egal. Sucht einfach nach UFC Fight Pass und es gibt einen guten Deal, 72 Euro oder so sind es im Jahr für den Fight Pass. Macht dann so 6,99 Euro im Monat und das ist wirklich ein guter Deal. Ihr kriegt jede Menge Events und ja, auch die ganzen alten Events, alte Pay-Per-Views. Jetzt zum Beispiel kam schon UFC 187 wieder online. Also das ist ein Event, was noch gar nicht so lange her ist. Könnt ihr jetzt schon sehen, wenn ihr Fight Pass Abonnent seid. Und es lohnt sich wirklich definitiv. Ich kann das nur empfehlen. Sollte es mal irgendwann hier zu einem TV-Deal kommen, dann könnte sich meine Meinung da wieder ändern. Ich habe jetzt wieder mitbekommen, dass in Dänemark wirklich, also da muss es extrem sein, die konnten jetzt nicht die San Diego-Card, also mir gegen Duffy, konnten sie sich nicht angucken, weil das da im dänischen Fernsehen übertragen wurde und deshalb durfte es dann nicht auf dem Fight Pass gezeigt werden. Und wenn du dann natürlich ein Jahr lang den Fight Pass abonniert hast und bekommst dann nur noch irgendwelche Prelims von Pay-Per-Views zu sehen, da kotzt du natürlich ab. Das kann es natürlich nicht sein. Aber aktuell hier in Deutschland macht der Fight Pass Sinn und ist nicht teuer. Und wer es nur mal ausprobieren will, eine Woche ist for free. Da wartest du einfach ab, liebe Superkartoffel, bis mal ein gutes Event ist und pfeifst dir dann diesen Fight Pass rein und wenn es dir gefällt, dann abonnierst du das Ding. So einfach ist es. So, jetzt gucke ich noch ganz kurz auf die Karte in Glasgow. Jetzt habe ich mir das vorher nicht rausgesucht, deswegen mache ich das jetzt hier live. On air, sozusagen. Ja, Michael Bisping gegen Taylor Slaters, enger Kampf. Also erstmal vorneweg. Es war natürlich Wahnsinn, das Event, weil halt die Crowd so richtig gut war. Also die Crowd ist total abgegangen und die Kämpfe waren relativ kurz. Ich muss sagen, mich hat das so ein bisschen angekotzt, dass man sich so an diesen Timetable halten musste, weil es natürlich auf Fox Sports One übertragen wurde, das Event. Es war also kein reines Fight Pass Event, sonst würde das Ganze viel schneller vonstatten gehen. Es gab viele Erstrunden-Finishes und immer wieder wurde Zeit überbrückt und das war schon ein bisschen nervig. Prinzipiell war die Card aber wirklich gut anzugucken, die Crowd war Wahnsinn, aber ich muss hier mal was sagen, weil es wurde so viel dann wieder danach im Internet geschrieben und ein Riesenhype und ich habe auch bei Helwani gelesen, der das ganze Ding ohne Ende gehypt hat und so und ich denke mir dann so, ja, es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, aber man muss mal ehrlicherweise sagen, das ist hier wirklich nicht top of the notch UFC-Style, was ich hier sehe. Also die Leute, die hier auf dieser Card standen, waren durch die Bank weg für mich keine, die ich in naher Zukunft irgendwie um den Titel kämpfen sehe. Es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, aber es waren halt einfach keine Top-Superstars hier oder auch keine richtig guten Kämpfer. Da war viel, viel Durchschnitt mit auf der Card. Da hat halt Durchschnitt gegen noch schlechtere Kämpfer gekämpft und ja, so sehen dann solche Kämpfer aus, deswegen enden die nach einer Runde. Deswegen sind es keine 5 Runden Wars, so wie wir das zwischen Lawler und McDonald gesehen haben, ja. Da muss man jetzt nicht so tun, als wäre Stevie Ray ein mega Superstar oder hier, wie ist der andere, Robert Whiteford. Die sind nicht allzu gut und die würden gegen viele in der UFC, die für uns bekannter sind, relativ einfach verlieren. Also man muss ja wirklich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Hat viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Aber die Qualität der Kämpfer ist sehr überschaubar. Da lege ich mich einfach mal fest. Es gibt Ausnahmen. Fangen wir oben an. Michael Bisping besiegt Taylor Slaters. Auf meinem Punktzettel hat Taylor Slaters gewonnen. Es war aber alles so knapp, dass ich damit leben kann. Dann soll der Bisping halt gewinnen. Trotzdem wird er aus meiner Sicht nie einen Titel gewinnen in der UFC, jedenfalls nicht im Middleweight. Vielleicht bekommt er irgendwie mal durch Zufall einen Titelkampf, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass er jemals diesen Titel gewinnen kann. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es weiter für ihn geht. Er möchte ja den Vitor-Belfort-Kampf und Belfort hat schon gesagt, ja, ich bin dabei, können wir bringen das Ding. Und das wäre auch aus meiner Sicht ein interessanter Kampf, wäre auch wieder ein schöner Main-Event für so eine stinknormale Fight Night, sage ich jetzt mal, irgendwo in Brasilien. Und sollte Bisping das dann gewinnen, ja, dann, wie gesagt, mal abwarten. Vielleicht rutscht er mal durch Zufall irgendwo in so einen Titelkampf rein, weil sich, keine Ahnung, Luke Rockhold kurzfristig verletzt oder Luke Rockholde, so wollte ich ihn ja immer nenne, siehst du, wie Lyoto Machida das nämlich ausspricht. Ja, aber prinzipiell war es jetzt auch nicht so, dass mich Michael Bisping hier mit seiner Leistung vom Hocker gerissen hat. Das muss ich wirklich sagen. Also es war okay, aber ja, also es ist aus meiner Sicht ein ganz anderes Level wie die Top-Leute in seiner Division. Und von daher, ich glaube nicht, dass Michael Bisping irgendwann mal UFC-Gold um die Hüften sich schneiden kann. Evan Dunham gegen Ross Pearson, tolle erste Runde. Danach wurde es ein bisschen lame, muss ich sagen. Evan Dunham gewinnt das Ding. Ross Pearson sah wahnsinnig alt aus in diesem Kampf, hat mich nicht überzeugen können. Und ja, eigentlich auch ein Kampf, der jetzt nicht weiter besprechenswert ist, weil A, nicht wichtig für die Division, aktuell jedenfalls, und B, nicht sonderlich unterhaltsam. Joseph Duffy gegen Ivan George war da schon ein bisschen wichtiger für die Division. Dieser Duffy, der ist wirklich interessant. Also, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allem was sein Boxing angeht. Ich habe jetzt gelesen, dass er auch eine Zeit lang als Profiboxer unterwegs war. Das merkt man definitiv, auch wenn er hier via Triangle Choke gewonnen hat. Dennoch war das Boxen das, was mich am meisten beeindruckt hat. Und war im Nachhinein gesehen schon so ein bisschen ein Mismatch. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Weil Ivan George einfach nicht auf dem Niveau war wie Joseph Duffy. Ja, also ich kann schon nachvollziehen, warum dieser Duffy der Letzte war, der Conor McGregor besiegen konnte. Der ist schon beeindruckend. Das ist ein Kämpfer, den nehme ich hier von dieser Card mit als Kämpfer, den wir in Zukunft mal definitiv beobachten sollten. Das könnte was werden. Das ist definitiv ein Kandidat, den ich auf absehbare Zeit wirklich Top 10, Top 5 in der Lightweight Division sehe. Also das ist wirklich jemand, ja. Und ich würde mich auch freuen, wenn der zum Beispiel die Dublin Card headline könnte. Er ist ja ihre und ja, schöner Kampf in der Lightweight Division. Es gibt viele gute Kämpfer in der Lightweight Division. Da würde ich mich drüber freuen. Dann ein phänomenaler Kampf zwischen Joanne Calderwood und Courtney Casey. War wirklich großartig. Hat richtig viel Spaß gemacht, sich das Ding anzugucken. Joanne Calderwood hat in den ersten Minuten gleich wieder Probleme. Dann verstehe ich nicht, warum Courtney Casey auf den Boden geht und versucht dann eine Submission irgendwie anzusetzen. Ich dachte mir so, wenn Courtney Casey das Ding im Striking fortgesetzt hätte, glaube ich, dass sie Calderwood aus dem Kampf hätte prügeln können. Stattdessen hat sie Joanne Calderwood die Möglichkeit gegeben, ein bisschen durchzuatmen und dann kam Joanne zurück und hat halt einfach gezeigt, dass Courtney Casey nicht, ich vermute mal, die Kondition hatte, um hier über 3 Runden so eine Pace mitzugehen, denn macht mal das Experiment, wenn ihr Zeit habt. Der Kampf verdient es allemal, weil er gut war. Guckt euch diesen Kampf entweder mal komplett ohne Ton an oder ihr macht nur den Ton an von einer der Ecken. Also wenn ihr auf ufc.tv euch diesen Kampf angucken könnt, dann macht das mal und hört euch das mal ohne Brian Stans Kommentar an. Denn Brian Stan sorgt mit seinem Kommentar dafür, dass Courtney Casey hier viel besser wegkommt, als sie eigentlich war. Eigentlich war es ab der 2. Runde nur noch ein Beatdown. Und ja, Brian Stan hat es uns aber so verkauft, als wäre das wirklich eine unfassbare Schlacht zwischen 2 Kämpferinnen auf Augenhöhe. Und das war es halt ab der 2. Runde nicht. Aber es war ein toller Kampf. Ich habe mich gefreut für Joanne Calderwood, die viel entspannter wirkte als noch zuletzt in Polen. Und auch hier muss ich sagen, ich sehe sie nicht auf dem Niveau einer Joanna Jędrzejczyk oder so. Also ist halt nicht so. Sehe ich halt nicht so. Also ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass sie eine Claudia Gardelia besiegt. Auch da sehe ich eine Joanne Calderwood nicht. Vielleicht Carla Esparza, aber mal abwarten. Aber der Kampf war ja hervorragend. Leon Edwards gegen Pavel Pavlak. Boring as fuck. Leon Edwards hat diesen Kampf gewonnen. Es gab eigentlich nur ein Highlight, das war dieser High Kick von Leon Edwards in der 3. Runde. Der Rest des Kampfes, den kannst du dir in den Arsch schieben. Und dann natürlich hier Stevie Ray gegen Leandro Mafra. Das war natürlich phänomenal, weil Stevie Ray schlägt Mafra K.O. und die ganze Halle steht einfach nur Kopf. Das war alles hervorragend, das macht Spaß. sich das anzugucken. Aber ja, ich kann diesen Hype dann noch nicht so verstehen. Es macht halt einfach Spaß, sich sowas anzugucken. Aber ich meine, guck mal, wenn man in irgendein Drittligastadion geht, wo ein Derby stattfindet, ich weiß, St. Pauli, spielt St. Pauli in der dritten Liga? Ich weiß es gar nicht, aber als Pauli in der dritten Liga gespielt hat, ja, wenn man da ins Stadion gegangen ist, die Stimmung war auch immer phänomenal. Deshalb war aber das Spiel nicht irgendwie auf Champions League Niveau. Und das ist das, was ich hier meine. Ja, macht Spaß, sich das anzugucken. Aber ich sehe Stevie Ray nicht irgendwo ganz oben jetzt mitspielen in der UFC. Und ich sehe auch noch nicht, dass der sich in 3-4 Jahren dahin entwickeln könnte, sofern man das in der UFC sagen kann. Weil vorhin habe ich über Dos Anjos geredet, dass man relativ große Sprünge machen kann in kurzer Zeit. Deswegen, das kann ich ihm natürlich jetzt ja auch zugestehen, dass das passieren könnte, dem guten Stevie Ray. Aber aktuell sehe ich das nicht. Und deswegen finde ich, man sollte hier wirklich die Kirche im Dorf lassen, um das nochmal zu wiederholen. Paddy Houlihan besiegt Won Lee. Auch dieser Kampf hat mir sehr, sehr gut gefallen. Viel Scrambling auf dem Boden, viele Submission-Versuche. Hat mir richtig gut gefallen, wie gesagt. Und Houlihan gewinnt das Ding. Ist okay. Kann man mit leben. Ilia Latifi besiegt Hans Stringer. Da habe ich ja so die Befürchtung gehabt, dass das hier unser Letdown des Abends werden würde. Dieser Letdown ging nur 56 Sekunden. Und da kann ich dann sagen, das ist okay. Und Latifi gewinnt, ja. Hans Stringer muss sich, glaube ich, Gedanken machen, ob er in die UFC passt. Oder die UFC muss sich Gedanken machen, ob Hans Stringer in die UFC passt. Denn aus meiner Sicht, der liefert nicht ab. Ich muss mal gucken, hat er überhaupt schon einen UFC-Kampf gewonnen? Mal hier mal ins Internet gehen. Ja, einen hat er gewonnen gegen Barroso. Francima Barroso. Ist allerdings jetzt schon schon über 2 Jahre. Es ist über 1 Jahr her. So, gegen Maldonado verloren, gegen Latifi verloren, beides für mich keine Leute, die zu den Top-Kämpfern in der Light Heavyweight Division gehören und von daher, ja, Herr Stringer, muss ich irgendwas überlegen. Dann Mikel Lebeu gegen Timu Pakkalen. Die erste Runde war sehr, sehr unterhaltsam, danach wurde es sehr langweilig, außerdem war es schwierig, die beiden auseinanderzuhalten, die sahen echt aus wie Zwillinge. Auch da bleibt nicht viel übrig, was ich jetzt da noch großartig reden könnte. War halt eine Decision, leck mich. Robert Whiteford besiegt Paul Redmond. Es war der erste Schotte auf der Card. Die Halle stand Kopf. Dann springt er auch noch aus dem Oktagon in die Zuschauermenge rein. Aber ich sag hier das gleiche wie bei Stevie Ray. Es ist natürlich eine tolle Stimmung, aber ich sehe Whiteford nicht ganz oben mitmischen. Punkt. Und außerdem ist er mir auch irgendwie ein bisschen unsympathisch. Also ich habe mir ein paar Interviews von dem angeguckt. Ist mir nicht so sonderlich sympathisch. Dennoch, man kann sich für ihn natürlich freuen. Er kommt dann nach Schottland, er ist Schotte, hat jetzt bei AT&T trainiert, also ist weg von der Heimat, kommt zurück, wird bejubelt, ist der Erste, der auf dieser Schottland-Card als Schotte auftreten kann, gewinnt via KO und für ihn ist das natürlich ein toller Moment und der Kampf war unterhaltsam für die 3 Minuten und ja, kann man mal machen. Jimmy Rivera besiegt Marcus Brimage via KO. Und Omnienchuk besiegt De La Roca, auch via TKO nach 48 Sekunden. Das war auch ein schöner Auftakt. Und ich muss sagen, Daniel Omnienchuk, das ist auch jemand, dem man mal noch ein bisschen Zeit einräumen sollte. Also ich war so ein bisschen enttäuscht nach seinen ersten beiden Kämpfen gegen, oder nicht nach seinen ersten beiden, sondern nach seinen letzten beiden. Den ersten, ich sehe es gerade, hat er ja gewonnen gegen Nandor, wie heißt der, Gulmino. An den kann ich mich nicht mal erinnern, an diesen Kampf, aber den hat er gewonnen. Danach gegen Gerard Rochold verloren und Anthony Hamilton. Dann dachte ich mir so, ja okay, das ist dann vielleicht doch nicht so ganz seine Liga, die UFC. Aber jetzt das Ding gegen De La Roca, das hat Spaß gemacht. Deswegen, ja, gucken wir mal, ob sich da in Zukunft noch was tut. Ich glaube, dass er Probleme hat, wenn ein Kampf über die volle Distanz geht. Also wenn er wirklich die 3 oder sollte er jemals ein Main Event headlinen oder mitmachen bei einem Main Event, dann 5 Runden. Ich glaube, da hat er Probleme. Wenn es relativ fix geht, hat er die Power, um fast jeden auszunocken und ich glaube, dass er auch ganz gute Submissions hat und auch da den einen oder anderen Sieg einfahren kann, aber so über die volle Distanz ist nicht so sein Ding. Ich gucke mal gerade seinen Rekord an. Wie viele Decisions hat er denn? 17 Siege insgesamt, davon 5 Decisions. Okay. Ja, also es sieht so aus, als ob er konditionell vielleicht noch an sich arbeiten müsste, um wirklich in der Heavyweight Division in der UFC von sich reden zu machen. So, aber insgesamt war das eine sehr unterhaltsame Card, gar keine Frage. Wer ein Event mit toller Stimmung sich angucken will, ist bei diesem Event genau richtig. nicht ganz so geil wie Dublin, aber ähnlich geil, muss man sagen. Und ja, guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Super Kartoffel, für dich ist das die Möglichkeit, dein 7 Tage Probo-Abo mal auszuprobieren. Dann kannst du dir das noch angucken. Auf jeden Fall ein tolles Event. Und ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Neuigkeiten. Es gibt heute eine Sonderausgabe Non-PG später noch. Der Chris steht schon in den Startlöchern und möchte aufnehmen. Deswegen ja, beende ich das Ding hier schnell und verweise auf die nächste Ausgabe, die am Freitag aufgenommen wird. Bis dahin, adieu.